بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Hamim. Dies ist eine Offenbarung vom Al-Abama, dem Barmherzigen. Ein Buch, dessen Zeichen ausführlich dargelegt sind, als ein arabischer Koran für Leute, die Bescheid wissen, als Frohboten und als Warner. Aber die meisten von ihnen wenden sich ab, so dass sie nicht hören. Sie sagen, unsere Herzen sind in Hüllen vor dem, wozu du uns aufrufst. Und in unseren Ohren ist Schwerhörigkeit, und zwischen uns und dir ist ein Vorhang. Handle also, wir werden ebenfalls handeln. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. Sag, gewiss, ich bin ja nur ein menschliches Wesen wie ihr. Mir wird als Offenbarung eingegeben, dass euer Gott nur ein einziger Gott ist. So richtet euch zu ihm hin und bittet ihn um Vergebung. Und wehe den Götzendienern, die die Abgabe nicht entrichten, und sie, die sie das Jenseits verleugnen. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Gewiss, diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es einen Lohn geben, der nicht aufhört. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. Sag, wollt ihr denn wirklich denjenigen verleugnen, der die Erde in zwei Tagen erschaffen hat, und ihm andere als seinesgleichen zur Seite stellen? Das ist der Herr der Weltenbewohner. Er hat in ihr fest gegründete Berge gemacht, die über ihr aufragen, und hat sie gesegnet und in ihr die Nahrung im rechten Maß in vier Tagen festgelegt. Gleichmäßig für diejenigen, die danach fragen. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Hierauf wandte er sich dem Himmel zu, während er noch aus Rauch bestand, und sagte dann zu ihm und zur Erde, kommt beide her, freiwillig oder widerwillig. Sie sagten, wir kommen in Gehorsam. So führte er sie als sieben Himmel in zwei Tagen aus und gab jedem Himmel seine Aufgabe ein. Und wir haben den untersten Himmel mit Lampen geschmückt und auch als Schutz. Das ist die Anordnung des Allmächtigen und Allwissenden. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. Wenn sie sich also abwenden, dann sag: Ich warne euch vor einem Donnerschlag, gleich dem Donnerschlag der Ad und der Thamud. Als die Gesandten von vorn und von hinten zu ihnen kamen, dient nur Allah allein. Sie sagten, wenn unser Herr gewollt hätte, hätte er Engel herabgesandt. So verleugnen wir das, womit ihr gesandt worden seid. Was nun die Art angeht, so verhielten sie sich hochmütig auf der Erde ohne Recht und sagten, wer hat eine stärkere Kraft als wir? Sahen sie denn nicht, dass Allah, der sie erschaffen hatte, eine stärkere Kraft hat als sie? Aber sie pflegten unsere Zeichen zu verleugnen. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. Da sandten wir gegen sie einen eiskalten Wind an unheilvollen Tagen, um sie die schändliche Strafe im diesseitigen Leben kosten zu lassen. Aber die Strafe des Jenseits ist wahrlich schändlicher, und es wird ihnen keine Hilfe zuteil werden. Was aber die Thamud angeht, so wollten wir sie recht leiten. Sie aber liebten die Blindheit mehr als die Rechtleitung. Da ergriff sie der Donnerschlag der schmählichen Strafe für das, was sie erworben hatten. Und wir erretteten diejenigen, die glaubten und gottesfürchtig waren. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Und denke an den Tag, da Allahs Feinde zum Höllenfeuer versammelt und in Reihen gebracht werden. Wenn sie dann dort angekommen sind, legen ihr Gehör, ihre Augen und ihre Häute gegen sie Zeugnis ab über das, was sie zu tun pflegten. Sie werden zu ihren Häuten sagen: Warum habt ihr gegen uns Zeugnis abgelegt? Sie sagen: Allah, der alles reden lässt, hat uns reden lassen. Er ist es, der euch das erste Mal erschaffen hat. Und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم

ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. Nicht überdrüssig wird der Mensch, um das Gute zu beten. Doch wenn ihm Schlechtes widerfährt, dann ist er sehr verzweifelt und verliert alle Hoffnung. Und wenn wir ihnen Barmherzigkeit von uns kosten lassen, nach Leid, das ihm widerfuhr, sagt er ganz gewiss: Das steht mir zu. Und ich glaube nicht, dass die Stunde sich einstellen wird. Und wenn ich zu meinem Herrn zurückgebracht werde, werde ich sicherlich das Beste bei ihm erhalten. Aber wir werden denjenigen, die ungläubig sind, ganz gewiss kundtun, was sie getan haben. Und wir werden sie ganz gewiss von harter Strafe kosten lassen. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Und wenn wir dem Menschen Gunst erweisen, wendet er sich ab und entfernt sich beiseite. Wenn ihm aber Schlechtes widerfährt, dann verfällt er in ausgedehntes Bittgebet. Sag, was meint ihr, wenn er doch von Allah stammt und ihr ihn hierauf verleugnet? Wer ist weiter abgeirrt als jemand, der sich in tiefem Widerstreit befindet? سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. Wir werden ihnen unsere Zeichen am Gesichtskreis und in ihnen selbst zeigen, bis es ihnen klar wird, dass es die Wahrheit ist. Genügt es denn nicht, dass dein Herr über alles Zeuge ist? Sicherlich, sie sind im Zweifel über die Begegnung mit ihrem Herrn. Sicherlich, er umfasst doch alles.